Es geht nicht darum, eine mögliche Behauptung zu glauben, sondern um die Bereitschaft, die eigene Vorstellungskraft im Umgang mit einem zur Verfügung gestellten Inhalt einzusetzen. Man behauptet, ohne zu behaupten. Wie die Germanistin Benita Herder in ihrem Buch Bild und Fiktion beispielhaft anhand des Wortes Schwert in einem geschriebenen Text nachzeichnet, ist das größte Set an Regeln, welches ein kollektives Glauben machen ermöglicht, unsere Sprache. Wir haben eine ansozialisierte, unausgesprochene Abmachung darüber, dass eine bestimmte Kombination von Buchstaben erfolgreich so tun darf, als sei sie etwas, das sie gar nicht ist. Mit den Buchstaben W, A, F, F, E werden Sie sich nicht gegen einen Säbelzahntiger oder einen Angreifer verteidigen können. Aber mit der Aussage Waffe anbieten kann ein echter Krieg beginnen oder enden. Und erst recht mit Bildern, die Geschichten erzählen. Ein Bild erzählt mehr als 1000 Helden. Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt, schrieb Willy Brandt 1989 in seinen Erinnerungen. Es geht um eine der berühmtesten Gesten, die jemals fotografisch festgehalten wurden. Brandts Kniefall am 7. Dezember 1970 in Warschau. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg besuchte ein westdeutscher Politiker Polen. Das Bild dokumentiert, was Worte nicht zum Ausdruck hätten bringen können. Es erzählt eine ganze Geschichte über Verbrechen und die Bitte um Vergebung. Was sind ihre narrativen Bestandteile? Protagonist ist Bundeskanzler Brandt, stellvertretend für ein Deutschland, das endlich auch öffentlich zu bereuen beginnt. Seine Antagonisten, die Sprachlosigkeit, die Scham und die kollektive Verdrängung der Nachkriegszeit –